Ich hab die Haare schön, ich hab die Haare schön, ich hab die Haare schön, ich hab die Haare schön, ich hab die Möpse schön. Hey du, ich war niemals verliebt in dich. Hey du, ich glaube, es wird geschehen. Und du kommst zu mir und ich lieb dich so, wie ich gerade danach bin. Deutschland wählt. Ständig. Der 8. Superstar ist gefunden, bald auch das 6. Topmodel. Dazu 10 Popstars-Bands, 2 nächste Uri Gellers, 4 Supertalente, eine X-Faktor-Gewinnerin, 2 Grand Prix-Teilnehmer, 4 Dance-Star. Und damit herzlich willkommen zur 3. Ausgabe des Podcasts Einschalten, Abschalten. Wieder dabei Leo Braun. Hallo und Andreas Peter. Schönen guten Abend und außerdem dabei ein neuer Gast, Marcel Hesse. Schönen guten Abend. Ein neuer Gast. Anders als unsere älteren Gäste. Sprechen wir heute über Castingshows. Das hätte ich vielleicht in der Einleitung sagen sollen. Ja, aber das reicht ja auch, wenn wir das jetzt hinterher reichen. Natürlich. Fangen wir mal an. Was war denn jetzt der Aufhänger? Letzten Samstag war Deutschland sucht den Superstar, das Finale, und gewonnen hat Pietro Lombardi. Yay. Und er hat Platz 1 der iTunes Downloads Charts zumindest schon in der Nacht oder irgendwann dann direkt so erreicht. Und sogar als Platz 2 war die Platz 2 Frau von Dings. Ich kann auch weiterreden, aber ihr könnt mich auch unterbrechen, weil ich weiß nicht, was ich noch sagen soll zu diesem Thema. Ja. So, Superstar, ja. Lass uns auch ein bisschen über die Staffel reden. Ja, genau. Also, was habt ihr alles gesehen in der Staffel? Okay, lass uns nicht über die Staffel reden, weil ich glaube, hast du was gesehen? Also? Ja, am Anfang die Castings halt, wo die ganzen Deppen immer kommen und wo RTL das so schön zusammenschneidet für einen. Das ist doch voll beleidigend. Was denn? Ja, dass die das so zusammenschneiden, dann ist immer der Bohlen so voll doof zu den Damenkandidaten. Ja, aber... Zum armen Jugendlichen, die die ganze Zeit von sich denken, sie könnten singen und sich dann im Fernsehen lächerlich machen vor versammelter Mannschaft. Es geht darum, das zu versuchen. Ja, aber ganz ehrlich, wenn das, was ich auch nicht verstehe, ist, wenn man sich da wirklich anmeldet, muss man ja schon mal irgendwo angefangen haben zu singen, wenigstens vor Freunden und so. Und was sind das für Freunde, die dann sagen, ja, mach damit, das ist super. Ja, das könnte man einwenden. Vielleicht probieren sie es einfach nicht, weil sie denken, sie hätten so viel Talent oder sie singen vor ihrer Mutter und die Mutter sagt dann, oh ja, du kannst ganz toll singen. Das sind teilweise Leute, die sind irgendwie 25 Jahre alt und singen doch nicht vor ihrer Mutter, oder? Ach doch. Bei den Leuten weiß man das nicht. War das dann nicht auch da mit dem Superman oder so, der da immer Elvis gesungen hat? Ah, das stimmt, den gab's was? Auch. Ja, ja. Der war so ein Typ, der hat gemeint, er wäre Superman oder Elvis. Oder was? Ja, und der hat nur bei seiner Mutter gewohnt, auf jeden Fall. Und der hat gesagt, er ist Superman. Oder er hatte so ein Kostüm an, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, hat er wirklich. Ja, und er hat Elvis gesungen. Also er hat gemeint, er singt Elvis. Oh. Und war der gecastet und von RTL da hingeschickt worden? Oder ich glaube, am Anfang haben die, glaube ich, noch nicht so die Leute da hingeschickt, oder? Das war am Anfang, oder? Ja, das war noch ganz früh. Okay. Ist es wirklich so bewiesen, dass RTL tatsächlich Leute castet, die sich dann da lächerlich machen? Oder sind das wirklich alles freiwillige Leute, die da hinkommen? Keine Ahnung, kann man aber auch wahrscheinlich rausfinden. Also sie tun ja so, als wäre das alles richtig, sagen sie aber auch bei Mitten im Leben oder diesen ganzen Sendungen. Da haben sie nicht, selbst da sagen sie nicht, dass es geskriptet ist. Ich weiß nicht, ob sie hinten raus sagen, vielleicht schon, aber sie machen es jedenfalls nicht, sie tun jedenfalls doch in der Sendung so, als würden sie es, wäre es die Wahrheit. Ja, das sieht man ja schon an der Kameraführung, so immer so, oh, jetzt geht hier, jetzt kommt Dramatik, jetzt verwackelt das Bild und so. Jetzt lieben sie sich. Oh, ich bin total überrascht, die Supernanny steht vor der Tür, ich habe mich schon den ganzen Tag gefragt, was die Kamera hinter mir macht. Ja, so ungefähr, genau wie bei Peter Zwegert. Er kündigt sich ja immer so groß an, aber die Kamera filmt von innen. Ja. Also. Peter Zwegert aus Berlin, genau. Ja, so Sachen. Gut, wir schweifen ein wenig ab, aber das ist auch ganz gut, das sind wir ja mittlerweile ja, im also, Podcast gewöhnt. Ich denke mal nicht. Wieso schweifen wir denn ab? Ich meine, so die Zielpublikum ist eigentlich so dasselbe, also jetzt von diesen ganzen Shows, oder? Ja, aber wir reden jetzt erstmal über DSDS, oder? Ja, das können wir machen. Finde ich gut. Ja, dann sag mal was. Ja, also DSDS ist total erfolgreich. Sieht man auch in den Quoten, die jetzt also mit 7 Millionen oder 6 bis 7 Millionen eigentlich so jede Folge. In dieser Staffel, so gut war es fast noch nie, also es wird nicht, es lässt nicht nach, sondern es bleibt gleich oder wird sogar fast besser. Warum? man weiß doch mittlerweile, dass der Superstar kein Superstar sein wird, sondern ja, eine Single hat, die dann einmal auf Platz 1 ist und dann vergessen wird. Ja, das frage ich mich auch, warum das so ist. Also, ja, also ich denke mal, die meisten Leute, die mitmachen, wollen ins Fernsehen. Ja, aber mitmachen, aber warum gucken Leute da überhaupt zu? So lange. Ja, so viele. Warum guckt man der 8. Staffel zu? Und warum geht man da hin und lässt sich den Arm brechen? Bitte was? Hast du es nicht mitgekriegt? Als da irgendwie so eine Unterschriftensache war mit den Superstars und dann war so viele Fans. Ah, das, ja. Ich weiß, was war so Massenpanik und so. Ja, habe ich gut bekommen. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon ein bisschen traurig. Ja, anscheinend mögen die Leute das einfach, so sich einen auszusuchen, das ist jetzt mein Star, den will ich unterstützen. So gibt es auch mal so Lagerbildung oder was weiß ich was, so von wegen, der ist doof, der ist nicht für Pietro, der ist für... Das war doch in der letzten Staffel ganz besonders, da war da nicht Adrian, letzte Staffel mit dem... Fröhlich war letztes Mal. Ja, Menowin und Mersat. Menowin und Mersat, genau. Ja, da gab es ja am Ende, die Fanlager waren ja unversöhnlich so im Prinzip, ne? Ja. Ja? Ja, auf jeden Fall. Ich war damals für keinen, weil ich guckte mir sowas gar nicht an. Ja, ich habe nur von Fröhlich gehört. Ja, das war halt so der Assi. Und der andere war ja, hat ja einen auf anständig gemacht, so von wegen, ich heirate bald, ich bin der Seriöse. Oh. Ja. Dann kann ja jeder sich so einen aussuchen, ich bin für den Bad Boy oder so. Okay, das Prinzip funktioniert ja immer. Und dann dieses Mitbestimmungsding ist ja dann ganz toll. Wobei ich gar nicht weiß, die neuen, also die Leute, die das jetzt gucken, sind nur so kleine Mädchen. So in meinem Kopf sind das kleine Mädchen. Die können dann noch die 8 Staffeln, also die haben die ja nicht mitgekriegt. Das heißt, für die ist es wahrscheinlich auch immer neu, oder? Es gibt immer mehr kleine Mädchen. Es gibt immer mehr kleine Mädchen. Ja, Deutschland schafft sich ab. Man hört das ja endlich auf, ja. Ja, das heißt, es gibt auch immer mehr halt Leute, die das tatsächlich immer gucken. Aber warum? Warum? Warum gucken das? Weil es, wie ich letzte Woche in der Frankfurter Neuen Presse lesen konnte, die Moral stärkt, also weil es sehr viele Werte vermittelt, und zwar Durchhaltevermögen und Tugend und sich für etwas anstrengen. Und das lernt man durchs Fernsehen, indem man DSDS guckt. Ja, dass die sich anstrengen müssen und immer das Beste zeigen müssen und so weiter. Oh Gott. Ist ja so. Ne? Strengen sich an und dann können sie die Noten lesen und dann kommen sie eine Runde weiter, so vom Prinzip. Glaubst du, die können Noten lesen? Also der eine, der kann ja nicht mal Englisch, der jetzt gewonnen hat, also eher nicht. Nein. Soll ich was Lustiges sagen? Wir haben schon 10 Minuten geredet. Das ist total toll. Aber was ich noch sagen wollte, drei Runde läuft's einfach. Was? Wenn man zu dritt ist, läuft's einfach. Ja, aber ich frage mich gerade, worüber? Wahrscheinlich ist der Rest, also das war noch der Anfang. Egal. Wollen wir noch kurz darüber reden, was sich in DSDS 2012 verändern wird. Hat Bohlen auch im Finale, war das, glaube ich, hat er gesagt, was sich alles verändern wird. Hast du das Finale geguckt? Nein, habe ich nicht, aber ich habe gelesen, dass er es, glaube ich, da angekündigt hat. Oder? Eben nicht, das ist ja das Interessante. Nicht? Er hat es über die Zeitung, ich glaube sogar die Bild, angekündigt, dass er zum Beispiel seine Mitjuroren rausschmeißt. Er hat das gesagt? Ja, er hat in der Zeitung geschrieben, die beiden sind nicht mehr dabei, und hat es ihnen halt vorher irgendwie nicht gesagt. Ja, das ist ein bisschen, schlechter Stil, möchte ich sagen. Ja. Und dann halt noch von wegen, dass jetzt Preisgeld gibt für den Gewinner. Genau, 500.000 Euro soll es geben. Das orientiert sich so ein bisschen an das Supertalent, wo ja auch Dieter Bohlen mit moderiert. Und von derselben Firma ist. Das auch, wo es ja auch ein Preisgeld von 100.000 Euro gibt. Also das ist auch eine Sache, die sich dann verändern wird. Mhm. Und die Altersgrenze wird gelockert. Was war denn die Altersgrenze vorher? Die war bis 30 Jahre und das gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt darf für man auch älter. Es gibt gar keine mehr, oder? Man darf älter sein, jünger als 18 war es, glaube ich, 18 war die Uhrzeit. Ja, aber du darfst auch als 60-Jähriger dahin oder so? Nee, sie haben gesagt, sie haben keine genauen Zahlen genannt, also der Bohlen, er hat nur gesagt, er würde es ein Auge zudrücken, wenn es irgendein 39-Jähriger kommen würde, der singen kann. Mhm. Ach so, er will jetzt darauf achten, dass Leute singen können, die da hinkommen, oder was? Ja, ich glaube, das möchte er jetzt langsam so das System umschmeißen, dann doch eher. Glaubst du, das hat mich gewundert, dass diese Staffel, ich habe eine Folge geguckt und da konnten die alle nicht gut singen, fand ich. Also es war so okay, aber es war jetzt nicht außergewöhnlich. Und letztes Jahr war ja mit diesem Unser Star für Oslo, was eigentlich auch relativ erfolgreich lief in meiner Wahrnehmung. Ja. Und wo Lena Meyer-Landrut immerhin einen Mega-Hype erzeugt hat, wo ich mir auch denke, das muss ich doch eigentlich auch rentieren. Das ist auch Image und so weiter. Und also für die Castingshows, wieso machen die DSDS das jetzt nicht auch, dass die ein bisschen mehr auf Qualität versuchen zu achten, weil die Leute bei Unser Star Oslo, die hatten zumindest mehr Charakter und konnten meiner Meinung nach besser singen, was ich da gesehen hatte. Das hat mich gewundert, dass die das nicht auch bei DSDS verbessert haben mit der Qualität, dass sie da mehr Leute raussuchen, bessere Leute raussuchen. Ja, vielleicht liegt es einfach am Bohlen, dass der sagt, er will nicht immer irgendwie so einen Star haben, der dann fördert, sondern jedes Jahr oder so einen neuen suchen. Ist ja für ihn. Das ist ja gerade auch für Bohlen irgendwas Tolles. Also ich meine, stell dir mal vor, er würde. Die wollen überhaupt keinen guten haben, weil eben, die dann. Stell dir mal vor, die finden jetzt einen, dass er wirklich alles rockt. Der rockt die kompletten Charts und zwar, der hält sich auch mehrere Jahre. Was machen die denn dann erstmal im Jahr danach? Da können die nur nicht einfach einen neuen suchen, den alten gibt es ja noch. Das gibt es doch auch. Ich meine, es gibt doch auch die Show, obwohl es in Deutschland irgendwelche Sänger gibt, die relativ erfolgreich sind oder international. Es gibt ja, aber ja nicht so, dass es überhaupt keine Stars gibt. Aber nicht in der gleichen Castingshow. Ja, und vor allem nicht so Pop-Stars, sag ich mal. Ja. Normalen, aber zumindest so bei England oder so, da kriegt man doch schon immer mal wieder mit, dass da irgendjemand irgendwie dieser eine, die man auch gecastet, die man dann hier kannte und so, war doch auch aus Idol irgendwas, America's Idol, aber ich glaube aus Britain, keine Ahnung, wie heißt. Aber die war erfolgreich. Wer, Leona Lewis? Ja. Ja? Ja, die war erfolgreich. Und danach gab es ja trotzdem noch eine Staffel in UK und ich glaube nicht, dass es weniger erfolgreich war. Ja, UK hat doch eine ganz andere Musiklandschaft. Also die sind ja auch irgendwie aufgeschlossen, also gegen Newcomer-Bands. Mhm. Ja, die haben ja generell nix. Hm? Die haben nix. Was hat denn UK für tolle Bands? Ja. Das UK hatte voll viele. Hat die ganz toll Indie-Rock und sowas. Ach Gott. Ja, das gibt's ja voll viele. Und sowas gibt's hier gar nicht, weil so, Indie, weiß man nicht, setzt sich's durch. Da sind die Deutschen lieber so ein bisschen, ach nö, hör mal lieber Krönemeyer. Ja, den kennen wir schon. Da weiß man, was man hat. Ne? Ist alles Pop. So, genau. Das mögen die Leute, da lassen die uns in Ruhe. Können wir irgendwas spielen am Mittag, ist doch gut. Yay. Letztes Jahr bei habe ich so einen großen Aufreger gehört, dass beim Finale, da hat doch Marco Schreil, dieser Moderator. Mhm. Als Schreil, hast du Schreil gesagt? Schreil. Schreil mit Y. Genau, und mit L, ja. Ja. Und mit L, ja. Hat jedenfalls irgendwie diese, als er das Finale, also die Kandidaten, den Gewinner herausgesagt hat, da hält er ja erstmal eine 20-minütige Rede oder so. Ja, wie immer, du musst alles künstlich in die Länge strecken. Ja, und in dieser Rede. Ein System, das uns vollkommen fremd ist. Ja, wir sagen hier Fakt auf Fakt. Sowas tun wir hier ja gar nicht. Ja, gut, ja, weiter im Text. Sagen, Marcel, du bist raus. Ja. Das muss nicht sein, ja. Vielleicht wird ja jemand krank und dann kann ich nachrücken. Wie bei Superstars. Worauf wolltest du denn hinaus? Hier in ja, dass da jedenfalls ein sozialdarwinistisches Menschenbild geäußert wurde. Und zwar, dass er halt dann gesagt hat, wer hier verliert und so weiter. ja, der hat verloren, es kann nur einen Gewinner geben und man muss, der wird vergessen werden, der hier verliert und bla bla bla. Halt so ein bisschen fragwürdiges Menschenbild. Also das habe ich nur so mitgekriegt, dass sich dann die FAZ, glaube ich, oder Stefan Nickemeyer zumindest, hat sich darüber ziemlich aufgeregt und dann gab es irgendwie eine größere Diskussion über das Menschenbild, was in Deutschland so den Superstar verbreitet wird. Und diese Diskussion gibt es ja eigentlich ständig auch. Die Leute werden zu sehr niedergemacht von Dieter Bohlen und so und bei Germany's Next Topmodel, da werden die Mädchen nicht als Menschen, sondern als Dinge deklassiert. Ja. Was sagt ihr zu Kritiken dieser Art? Sind berechtigt, meiner Meinung nach. Ja? Ja, also das ja, keine Ahnung. Ich meine, bei Germany's Next Topmodel, gut, ich meine, die suchen Topmodels. Sie suchen jetzt keinen, mit dem man sich irgendwie einen Nachmittag lang unterhalten kann. Sondern halt einfach nur jemand, der halt irgendwie gut aussieht. Und ich meine, dann ist es doch irgendwie verständlich, dass man dann irgendwie auf den Körper reduziert wird und nicht auf das Geistige, oder? Ja, also zum einen dürfen die auch immer so Interviews führen und sich dann beschweren vor der Kamera. Und ich meine, ist jetzt, ich weiß nicht, wie anstrengend ist denn Modeln? Also, ich habe das noch nicht gemacht. Also wenn die jetzt da irgendwie da rumstehen, kann ich mir schon vorstellen, dass es anstrengend wird, aber jetzt ist jetzt ja nicht irgendwie unmenschlich oder sowas. Ja, eben, das ist jetzt. Ja, aber ich frage mich halt immer, wer sich darüber aufregt, der gibt dem doch genauso viel Aufmerksamkeit, genauso viel, weiß ich nicht, Bühne halt wie jemand, der das guckt. Und das ist doch total der Schwachsinn, sich über sowas aufzuregen, weil das ist halt einfach Unterhaltung, ist doch scheißegal, ob da jetzt, also ich meine, gut, Leute sollten nicht beleidigt werden und so weiter, aber wenn sich da jemand anmeldet, dass er dann gesagt kriegt, dass er nicht gut singen kann, ist dann auch irgendwie verständlich und gerade bei den Topmodels. Nee, und gerade bei Bohlen kennt man das ja. Ich meine, seine Sprüche sind halt einfach in dem Bereich einfach legendär, was er da bringt. Ne? Also klingt, wie wenn man eine Katze in der Mülltonne die Treppe runterwirft, zum Beispiel. Ne? Das, ja. Ich meine, das sagt er ja quasi jedes Mal und das ist halt. Und die Leute wissen das doch. Ja, aber ja. Vor allem sollten die auch wissen, dass man einfach da nicht singen kann. Und dann ist es auch irgendwie verständlich, dass der Bohlen sowas sagt. Und der ist halt einfach so einer, der nicht sagen kann, so, ja, war jetzt nicht so gut, aber vielleicht suchst du was anderes. Dann ist halt einer, der halt so ein Mann der klaren Worte, sage ich mal. Ja. Ja, und das ist ja allein schon, diese Sprüche machen ja auch dann diesen Reiz gerade von den ersten Shows aus, weil das einfach, es ist halt Unterhaltung, es geht doch da gar nicht darum, ob das jetzt, weiß ich nicht, die Sänger sind ja sowieso gesanglich nicht gut und dann guckt man das halt, wenn man da sich unterhalten lassen will von Leuten, die ganz doof sind und nicht singen können und sich blamieren oder halt von Sprüchen von Dieter Bohlen. Deswegen schneidet RTL das ja am Anfang immer so lustig zusammen mit irgendwelchen Clip-Arts, die dann noch reinbasteln. Ja, ja, so lustige Untertitel und so Sachen. Genau. Da verstehe ich dann halt die Aufregung immer nicht, dass man, wenn man sich drüber aufregt, dann ist es halt Unterhaltung und entweder man soll es nicht beachten oder man soll sich halt nicht drüber, also oder man soll es halt gucken, aber sich drüber aufregen finde ich da das Albernste, was man machen kann. Ja, hat keinen Sinn, also nützt nicht sondern nicht viel. Ja. Gut. Aber es gibt ja auch nicht nur DSDS, sondern es gibt ja auch noch den Eurovision Song Contest. Unsere Lena. Wenn dieser Podcast erscheint, bereits gelaufen ist und alle wissen. Stimmt, der kommt am Sonntag raus und am Samstag ist der Julius. Ah, nein. Aber wir wissen jetzt gerade nicht, wer gewonnen hat. Ja. Aber mal grundsätzlich, was ist denn Eurovision? Finde ich immer, es gucken andere Leute, oder? Obwohl es eigentlich dasselbe ist. Ja, das kann man so sagen. Also ich stelle mir bei Eurovision Song Contest, ist es halt, ich würde sagen, eher ein erwachseneres Publikum, meiner Meinung nach, meiner Einschätzung nach zumindest. Und ein schwuleres. Ja. Das würde ich so nicht sagen. Weiß ich jetzt nicht. Hieß doch. Ja? Hieß doch immer so. Schwule? Ja, das da, ja, dann sagen die doch selbst, oder? Ja, vor allen Dingen, weil halt viele Bands davon das auch zeigen, irgendwie. Ja, ne? Was ja auch okay ist. Ich sage, ich habe nichts dagegen, so gerne, ja. Klar. Aber gut, jetzt neuerdings nicht mehr. Habe ich auch gehört, von wegen mit Hype, Lena und so weiter. Ja. Haben die auch ihren Spaß verloren? Ja. Weiß ich nicht. Hat eigentlich schon mal jemand so einen Titel verteidigt? Glaub nicht, ne? Also nee, das hab ich im Radio gehört. Ja. Zweimal haben versucht, schon Leute schon zu verteidigen, aber die eine, also es war beides mal in den 50er Jahren oder so, und die eine hat dann wohl den letzten Platz und die zweite, die das gemacht hat, hat den drittletzten Platz oder so belegt. Ja. Ich find's auch irgendwie eine doofe Idee jetzt nochmal mit Lena. Also man hat's ja so an den Chart-Erfolgen oder halt Nicht-Erfolgen sehen, dass irgendwie so der Hype, der am Anfang war, ein bisschen abgeflacht ist, sag ich mal. Und ich denke mal, in europaweit wird es jetzt wohl genauso laufen, oder? Also das jetzt. Ja, ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie nochmal gewinnt. Also, vor allem mit dem Lied ist ja ein bisschen langweilig. Ja. Ja, das Lied finde ich gar nicht so schlecht eigentlich. Nein, da fand ich das Highlight schon irgendwie besser. Ja, das war wenigstens irgendwie so ein bisschen catchy. Lied, halt, also ich habe jetzt halt die Halbfinals, ich war ja gestern, ne? Hat das irgendwer gesehen? Das war gestern, letzten Dienstag, nicht gestern. Letzten Dienstag? Ja, das war ja gestern. Nein! Ach so, stimmt, wir sind ja Sonntag. Ja, wir nehmen immer mittwochs auf. So, bitte! Immer mittwochs, richtig. Immer. Das ist echt, ich bis jetzt alle null mal, also alle, ja. Egal. Stimmt, gestern war ja der Grand Prix, ganz vergessen. Und habt ihr es geguckt? Wir auch. Mann, Überraschung, wer da gewonnen hat. Was ein Held. Der Name hier einfügen. Ja. Naja, aber Dings fand ich da. Halbfinale war gestern. Ja, was ist jetzt hier? Hat's irgendwer gesehen? Du? Ich habe reingeguckt. Interessiert das irgendwie jemanden? Ich habe mal kurz reingeguckt. Ja. Meine Facebook-Timeline hat sie das immer und meine Twitter-Timeline hat sie darüber ausgelassen immer und hat Leute bewertet. Ja. Und fanden die gut? Wer ist denn da? Ich habe gehört, Norwegen ist nicht dabei, obwohl die letztes Jahr die Gastgeber waren. Ich finde es so total lächerlich, dass einfach diejenigen, die am meisten geben, schon automatisch qualifiziert sind. Naja. Ja, nee, also entweder man sagt über Leistung oder man kann sich einfach gleich reinkaufen. Nur weil man halt ein kleines Land ist, ist ja irgendwie doof. Ja, aber wenn da viele Leute zugucken, ich meine, es ist ja noch nur Finale, das heißt ja auch noch nichts. Also eigentlich heißt es, das ist genau dasselbe wie bei Deutschland, so die Superstar, wer da gewonnen hat, das hat nichts gewonnen erstmal. Ja, es wird wahrscheinlich Deutschland super, hat man zumindest irgendwie Fame für eine bestimmte Gruppe an Leuten für eine bestimmte Zeit. Ja. Man kriegt dann einen Plattenvertrag. Für eine Platte. Ja. Ja, immerhin. Ja, eben. Zahl das mal. Und danach kann man immer noch in Einkaufszentren und Baumarkteröffnungen und sowas auftreten. Genau, bei der Sparkasse zum Beispiel. Ja. Das war das ganz hübsch. Oder man geht ins Big Brother Haus. Das gibt's auch noch, die Möglichkeit. Natürlich. Oder in Dschungel. Oder als B-Promi, D-Promi kann man immer noch ins Dschungelcamp oder sowas. Also da stehen einem alle Türen offen, sag ich mal. Ja. Absolut richtig. Ja, nee, aber sonst Eurovision Song Contest, gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Gucken viele Leute. Und es ist dasselbe. Also ich habe den letztes Jahr sogar gesehen, und zwar bei uns in der Tanzschule wurde, Entschuldigung, bei uns in der Tanzschule haben wir das übertragen, über meinen Beamer an die Wand geworfen. Und ja, da haben wir uns auch alle total gefreut. Das war ja auch gleichzeitig noch das EM-Jahr. Und alle so, ja, jetzt gewinnen wir den Eurovision Song Contest und dann gewinnen wir auch die EM. Ja, so, ja, nein. Stimmt, da gab es danach immer, es hat noch kein Land in einem Jahr die Eurovision Song Contest, ja, die WM gewonnen. Und die so, EM. EM. Ist wurscht. Also, EM. Das war WM. WM. Oh, jetzt aber doch EM. Schneid das raus. Das muss drin bleiben. WM, natürlich. Oh Gott, Entschuldigung. Ja. Bestimmt, ja, hat noch nicht beides gleichzeitig gewonnen. Ja, und ja auch dann nicht. Ja, und dann, ja, natürlich nicht. Gut. Also wird auf jeden Fall eine lustige Sache für Groß und Klein. In meiner letzten Einleitung von der letzten Folge habe ich auch das Dschungelcamp erwähnt. Kann man ja auch nochmal kurz was drüber sprechen. Ja. Wer das guckt, warum man das guckt. Es ist in Australien, das ist ein Grund, es zu gucken. Nee. Ja, nicht. Aha. Ja. Mal wieder geklaut aus England oder gekauft. Ja, aber das ist ja normal. Das ist ja schon ein bisschen traurig so für die deutsche Filmwirtschaft, aber dass sie alle trashigen Formate auch noch aus dem Ausland kaufen müssen. Falls nicht mehr sowas jetzt aussehen aber können. Zumindest Schlag den Raab oder so ist dann, also Stefan Raab macht ja selbst. Ja, das ist aber nicht trashig. Also, finde ich jetzt nicht. Ja, okay, aber es wäre ja auch eigentlich traurig, wenn man den Menschen, der sich das Dschungelcamp ausgedacht hat, im eigenen Land sitzen hat. Ja, wenigstens was die Leute gucken. Auch wenn Schund ist. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass die Menschen mehr Fernsehen gucken. Ja, weg von der Straße. Hin von heimischen Fernseher. Auf jeden Fall. Ja. Ich will Auto fahren, geht alle weg. ja. Ja, Dschungelcamp, keine Ahnung. Erste Staffel war ja irgendwie ein Riesenskandal. Da waren es ja auch noch ein bisschen krasser, so von wegen... Ich war die krasse? Mhm. Ja, doch, da haben sie noch Tiere gegessen und... Machen die doch immer, machen die jede Staffel. Nö, das wurde... Echt? Es wurde so ein bisschen reduziert, was sie jetzt machen dürfen und was nicht. Echt? Wegen Tierquälerei und so ein Quatsch. Genau. Ja. Aha. Echt? Aber es gucken doch immer noch voll viele, oder? Die ist ja wohl auch voll Erfolg. Ich habe einmal gehört, dass, also, die Staffel vor der, vor 3 Jahren oder so... Da waren ganz viele Leute, aber die konnten es dann trotzdem nicht mehr wiederholen, weil denen da keine Firma werben wollte während der Werbepausen vom Dschungelcamp, obwohl da viele Leute gucken, aber deswegen sind da die Werbespots dann auch immer voll kurz, weil die Leute, die Firmen sich nicht mit dem Image in Verbindung bringen wollen, lassen können. Ja. Was verständlich sein könnte. Vor allen Dingen ist es ja so, du isst gerade. Ich weiß, ich esse gerade einen Muffin, das ist lecker. Von meiner Schwester. Sollte ich erwähnen, deswegen sage ich das. Sind sie lecker? Reden wir doch über die Muffins. Reden wir nicht über die Dschungelcamp. Essen, das ist ja eigentlich, Muffins deiner Schwester zu essen, ist ja ein bisschen wie die Dschungelprüfungen. Entschuldigung, Anna-Maria. Sie hört das. Sie hört den Podcast. Nein, du hörst sie hört nicht. Den ich schneid's raus. Das ist eine sehr gute Idee. verliere lieber einen Freund als eine gute Pointe, ein schlechter. Ihr sag was, meine Güte, ich rede die ganze Zeit. Ist auch richtig so. Was soll ich denn sagen? Was wollte ich denn sagen? Ich meine, du hast gerade irgendwas mit Muffins. Nee, was willst du sagen? Dschungelcamp, Dschungelprüfung hatten wir es und Werbung, die keiner da schalten will. Schneid mir das raus. Das ist alles immer so ein Zwischenbereich. Ja, das ist total. Unser Halbwissen ist eher ein bisschen ungünstig. Neuen Live hört auf. Ich bin schockiert. Oh nein. Ich fand's eigentlich immer ganz lustig. So, wenn sie da so Panik gemacht haben, Alarmanlage an. Ja, so zwischendrin und gucken, fand ich's auch ganz teilweise so, wenn du irgendwie verarbeiten, ich weiß auch, wie ich verarbeiten teilweise gelernt habe, da lief neuen Live im Hintergrund. Hab ich immer wieder geguckt, das war lustig. Weil die ja immer reden und nichts sagen, das ist so unsinnig. Wie wir. Nee, was ich halt total toll finde, was ich total toll immer da finde, ist, da sind irgendwelche Rätsel an der Wand, dann schaltest du kurz ein, guckst 20 Sekunden drauf, okay, Rätsellösung gefunden, schalte ich wieder weiter. Wenn du sie finden kannst, also Saigau-Antilope oder so, wo es keine eindeutigen Lösungen gibt und dann die... Stirnlappen-Basilisk. Absolut. Kennst du das? Nein. Es gab mal Tiere mit S, das kann man auch bei YouTube suchen. Ja. die 10 besten neuen Live-Antworten oder sowas. Und da gab es halt zum Beispiel die Kategorie Tiere mit S. Ja. Und da waren halt die Saigau-Antilope. Ja, da hat ein Kandidat dann auch irgendwie so ein total absurdes Tier genannt. Den hat Stirnlappen-Basilisk gesagt. Mhm. Und dann, weil neuen Live rechnet natürlich nicht damit, dass jemand solche Tiere erkennt, hat dann der Moderator versucht, dem das abzukaufen, dass er jetzt eine andere Lösung sagt und so. So, ich gebe dir 200 Euro, wenn du was anderes sagst. Was ein Quatsch. Ja. Und dann hat er trotzdem gewonnen. Ja. Na, hat er gesagt, nein, bleib und dabei. Und dann die restlichen Tiere waren dann halt noch beknackt. Also Saiga-Antilope, die ist eine Antilope, die es gar nicht mehr gibt oder irgend sowas, die ausgestorben ist. Und ja, die, und dann hat er natürlich das immer genutzt. So, im Vergleich zum Stirnlappen war die Lisken ein Witz. Ja, genau. Aber solche Quiz-Sendungen gibt es ja auch immer auf anderen Sendern. Oft auch DSF gibt es ja auch. Ja, aber mit dem neuen Live hört natürlich dann auch, weil das gehört ja zu ProSieben Sat.1 AG. Mhm. Und damit hört dann auch diese Quiz-Breaks und so weiter bei ProSieben und bei Sat.1 auf. Das freut mich persönlich, weil mich hat das immer genervt. Das gab's nachts gibt es das auch noch oder gibt es auch nicht mehr? Also nicht mehr da, bei DSF wird es wahrscheinlich noch geben. Aber wenn es bei neuen Live sich nicht mehr rentiert, dann rentiert es sich wahrscheinlich auch bei den anderen nicht mehr, weil diese Prinzipien sind da ja relativ ähnlich. Ja, aber so ein Night, also wenn du, weiß ich, wann kam, das ist immer so um 12 Uhr oder so, mal eine halbe Stunde. Auf ProSieben, Sat.1 oder so. Das gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr? Nee. Ich gedacht, sowas wird sich rentieren. Ich meine, wer guckt denn da noch Fernsehen, sag ich mal so, am Mittwoch oder so? Ist zumindest leicht zu produzieren, kostet nicht viel Geld, ja. Ja. Schade eigentlich. Und was passiert jetzt mit den Moderatoren? Die werden wohl zurück ins Big Brother Haus ziehen müssen. Ach so, ich wollte noch was sagen. Ja, und zwar, es gibt ja noch ganz viele andere Castingshows. Zum Beispiel. Und zwar Popstars und so weiter, wird ja eingestellt. Popstars? Wolltest du sagen? Ja, gibt's nicht mehr. Also, weiß auch nicht. Hat's irgendwie nicht mehr rentiert. Man hat eingesehen, die Stars, die Halbwertszeit ist nicht mehr so lang wie die Show an sich. Und dann hat man's wohl aufgegeben. Aber es gibt eine andere bei ProSieben als Ersatz. Schön. Die sich mehr an X-Factor Voice für ja, aber jetzt mit neuen Intro oder so. Ja, genau, an anderem Logo und schon ist es eine andere Sendung. Ja. So wie bei Supertalent. Wieso das denn? Was war da denn? Naja, ist ja auch im Grunde, da sitzen ja auch so eine Jury und die Leute kommen zum Casting und singen oder machen irgendwas. Und die Dieter Bohlen sagt, ja, Sachen. Toll, oh. Ja, jonglieren und so, aber eigentlich gewinnt doch immer irgendwer, der tanzt oder singt, oder? Ich guck das nicht. Wer tanzt, gewinnt? Ich dachte, der gewinnt immer die Mundharmonika-Spieler. Ach, stimmt, der, wie heißt denn der? Klaus. Genau der, ja, der hat den Riesenerfolg gehabt. Und ein Hund hat gewonnen, das habe ich auch gehört. Das, ja, war nämlich die Frage, das war nämlich, wenn man sich bei einer Journalistenschule bewerben will, muss man einen Fragebogen ausfüllen. Und das war die Frage, wer hat letztes Mal ein Supertalent gewonnen? Und das war die Antwort, ein Hund. Das wusstest du? Nee, ich habe mich da hier nicht beworben. Ach so. Ich bin ja noch nicht so alt. Ach so. Muss man ein bestimmtes Alter erreicht haben, oder? Nee, aber das war 2007 oder so und ach so, da war ich noch in der Schule. Okay. Ich suche gerade, wie diese heißt. Popstars. Ersatz. Google Voice startet. In Deutschland aber wohl nie. Weiteres über Google Voice erfahrt ihr in einer anderen Folge. Das stimmt gar nicht. Doch, irgendwann bestimmt. Wenn es mal erfolgreich wird, wenn nicht, dann nicht. Popstars. The Voice for Germany. Das heißt einfach so. Was hast du gesucht? Voice for Germany. Ach so. Und The Voice of Germany. So, The Voice of Germany. Neue Casting-Show ersetzt Podcasts. Podcasts? Pop. Neue Casting-Show ersetzt Popstars. Wir werden abgesetzt, liebe Freunde. Uns geht es nicht. Wenn wir setzt durch Voice of ProSieben Germany. Hat uns aufgekauft. Ja, was erfolgreich wäre, dann zwei Folgen. Ich meine, hey. So Microsoft-mäßig. Oh, da kommt was hoch, was erfolgreich ist, wird gleich gekauft. Skype. Ja, naja, das ist nicht gerade erst hochgekommen, oder? Da haben sie es verkackt, ja. Aber eigentlich ist so Microsoft da nicht so, sondern das macht doch eher Google, oder? Google kauft erstmal alle Konkurrenten auf die großen. Egal, darüber reden wir nicht. Also Voice of Germany heißt, wird ja jetzt zu Popstars und das ist ein bisschen komisch. Aber das Prinzip ist so wie bei X-Factor, was es aber auch gibt in Deutschland, aber was hier nicht erfolgreich ist, was aber auch weitergibt. Das heißt, es gibt sehr viele Castingshows und es gibt ja auch immer wieder neue. Zum Beispiel gab es ja vor 2 Jahren diese eine Castingshow Mission Hollywood, wo Til Schweiger einen Schauspieler oder Schauspielerin gesucht hat. Und zwar, lustigerweise hat gewonnen Sabrina Frank, die als Gewinn dann eben gewonnen hatte, dass sie in Eclipse im 3. Teil von der Twilight-Saga mitspielen durfte. Das Traurige war nur, dass sie dann in beiden Szenen, wo sie mitgespielt hat, rausgeschnitten wurde. Wurde die kompletten Szenen rausgeschnitten und die Szenen wurden rausgeschnitten. Das ist natürlich super. Das ist traurig. Und deswegen hat sie außer Mission Hollywood in ihrer Filmografie nur noch eine Folge unter uns stehen. Aber hey, Castingshows bringen echte Gewinner hervor. Wie man sieht, ja, also gerade auch die Popstars-Bands, die halten sich ja auch sehr lange. Also wer kennt nicht die ganzen strammen Bands der letzten Jahre, Queensberry. Aber zumindest Newsberry, No Angels waren ja vorher. No Angels, ja, aber das war auch irgendwie so eine der ersten, oder? Ja, die waren die allerersten. Ja, ja, genau. Ja. Das ich glaube, der erste Superstar hat sich ja auch zumindest ein Jahr lang oder so. Alexander Klavs. Ja, hat sich auch ein bisschen. Ja, da war ja auch alles noch so neu und man wusste nicht, wie geht man mit denen um. Die Staffel habe ich sogar gesehen. Ja, wenn wir die gleich mal vergessen. Ja, man hat gedacht, ach, das ist ja interessant. Guck mal hier, der da, den kenne ich doch aus dem Fernsehen. Ja, die Staffel habe ich sogar gesehen. Der wurde Dritter, wurde Stimmt. Daniel Kübelböck. Daniel Kübelböck ist jetzt Millionär geworden. Durch Ökostrom. Genau. Ja. Aber Kübelböck auch im Dschungelcamp. Ja? Siehst du mal. Stimmt, ja. Ach Gott. Ja, man sieht es so immer. Ja, das ist das traurige Kapitel. Aber es gibt eine andere Sache mit Castingshows. Gibt es ja auch die Stefan Raab-Castingshows, kann man sie ja fast schon nennen, wo quasi eigentlich echt Leute gecastet werden, die danach erfolgreich sind oder sich zumindest meistens halten. SSDS, GPS. Oder unser Beispiel Mats Mutzke wurde da ja, Max Mutzke, Stefanie Heinzmann, die ich dann lustigerweise auch in Australien zum Beispiel in einem McDonald's mal gehört habe. Ich habe mich dachte, getroffen habe. Auch interessant, ja. Die sich ja zumindest halten und sogar damit dann auch international behaupten können. Und Lena Meyer-Landrut, natürlich irgendwie. Yeah. Hype und so. Also irgendwie scheint da ja mehr rauszukommen als bei den anderen Shows. Was ist denn da der Unterschied? Warum? Weil Stefan Raab ist. Alles, was Stefan Raab macht, wird zum Erfolg. Ich meine, guck dir mal die ganzen Sachen an, die er jetzt schon seit mehreren Jahren macht. Also TV Total kommt dreimal die Woche. Viermal die Woche? Viermal die Woche. Dann Schlag den Raab, das große TV-Total-Turmspringen, die Stocker-Crash-Challenge, die VOG-WM gibt es schon sehr lange, die Autoball. Gibt es das noch? Autoball gibt es. Gab es nur einmal. Gab es einmal, aber ich glaube, es wird nochmal geben. Das kann sein, ja. Also ich meine, alles, was er anpackt, wird überhaupt schon mal einen Flop gemacht? In den letzten Jahren, so in seinen großen Shows? Oder ist es allein schon, dass Stefan Raab draufsteht, guckt man sich halt auch Autoball, obwohl man gar nicht weiß, was das ist, guckt man sich halt an. Also, ich habe es nicht gesehen, aber es gibt... Autoball habe ich nicht gesehen, nee. Aber der Rest schon. Also, gucken ja viele Leute und... Aber das ist dann auch die Castingshows, die Leute, die da rauskommen, erfolgreich sind, finde ich verblüffend. Ja, weil halt Stefan Raab sie gesucht hat und nicht Dieter Bohlen. Und irgendwie finden Leute Stefan Raab toller als Dieter Bohlen, was ja auch irgendwie verständlich ist. Ich glaube, bei Raab, also er guckt wirklich auch selber auf Qualität. Also nicht so wie Bohlen, der halt sagt, hier, du 0815-Nudel, den kann ich ganz gut vermarkten. Ja. Dann für ein Album. Dich kann man gerade einen Hype machen, weil du kannst gegen irgendjemand anderes, der eine ist der Böse, der andere, ja. Ja, genau, so Mark Matlock, oh, guck mal hier, ein lustiger Asozialer aus Offenbach, auch dann ist er auch noch schwul, das ist ja super, und dann kann man ein bisschen lustig sein zusammen und dann ist gut. Ja. Ach, stimmt, das war der. Ja. Das war der. Ich glaube, der kommt ja den Sommer nochmal wieder und bringt einen Hit raus. Auf jeden Fall. Absolut. Ich glaube, die kommen alle nochmal wieder. Und die Wenger Boys kommen auch wieder. Die wer? Wenger Boys, ja, sicher. Ja, also für so einen Sommerhit ist der doch immer gut, oder? Woher kamen eigentlich Bros? Ja, hallo. Die waren nach No Angels. Ja, aber auch von Popstars. Ja, klar. Ja. Soll ich euch die Popstars-Gewinner nennen und ihr sagt mir, wen ihr kennt? Okay, versuchen wir es. No Angels kennt ihr, Bros, hast du gerade gesagt. Ja. Overcrowned. Habe ich gehört. Ist an mir vorbeigegangen. Bree Luders, die kamen im gleichen Jahr. Kenne ich. Stimmt, das war das, wo einer jungen Band, eine Mädchen. Waren beide schlecht. Nupagadi? Kenne ich. Echt? Ja. Haben die gesungen? Sag was. Ich habe keine Ahnung, was sie gesungen haben. Ich habe alle Bands von denen schon mal gehört. Und wahrscheinlich hast du einmal die Liste durchgelesen. Nee, ich kenne die wirklich. In einer intensiven Vorbereitung auf diese Sendung, wo wir uns alle sehr intensiv darauf vorbereitet haben. Nee, aber die Frau, die dabei war, ist doch Doreen, die mit Sido zusammen ist. Ja. Was? Ja. Wie ist die zu was? Ja. Ja. Warte, ich guck mal. Ich bereite mich hier vor. Einschalten, abschalten, investigativ. Mit Darkrock-Elementen. Hä? Ja, die waren total uninteressant, die waren ganz schlecht. Ja. Gibt's die noch? Die haben zwei wir wollen jetzt nicht den einen Fan irgendwie verkraulen, aber nicht so. Die Mutter von seit 2005. Die auch nicht mehr viel gemacht. Dann gab es Monroes. Room 2012, Room 2012. Die kenne ich nicht mehr. Nein. Kam 2007. Eigentlich komisch, weil danach kam Queensberry, das war doch eigentlich auch nochmal. Die kenne ich. Monroes war doch eigentlich, hat zumindest medial irgendwie was gerissen und Queensberry dann auch noch halbwegs. Ja, also die kenne ich auch. Haben ja so Room 2012. 2012? Kenne ich nicht. Ich glaube, das war ihr Ablaufdatum irgendwie, der 20.12. des Jahres dann? Ich weiß nicht, ich würde, lustigerweise, kommst du sofort als Room 2012 die richtige Aussprache haben, ich weiß nicht warum. Ja, doch, das 2012 wird schon so. 2012 wird schon stimmen. Ach, das heißt, das hat nichts mit 2012 geht die Welt unter und jetzt kommt die Castingshow und die Welt geht auch unter. Egal, dann kam danach, nach Queensberry, Sam and Annie. Keine Ahnung. Gehört? Ja. Und danach Laviv oder Lavive oder Laviv so. Wahrscheinlich. Ja, ja. Das, ja. Das sind oh Gott, die jetzigen oder was? Das sind die 2010er. Das waren die letzten, ne? Laviv, genau. Ja, die waren dann, die haben sich nach drei Monaten direkt wieder getrennt. Und auch nicht schlecht. Kennt man irgendein Lied von dem wenigstens so einen Anfang oder so? Nein. Warte, ich klicke mal auf den Link in der Wikipedia der Freien Enzyklopädie, deren Inhalt unter der GNU-Lizenz zur freien Dokumentation steht und deren Seite gerade noch lädt. Und zwar ist es eine vierköpfige deutsche Girl Group. Mhm. Kennt man ein Lied von denen? Kennst du No Sleep? Nein. Ah nee, das ist doch das Album. Die Single heißt No Time for Sleep. Ah, so. Macht Sinn. Ist gleich viel besser. Jetzt fällt mir nichts ein. 13 in den Charts erreicht. Ja. Und in Österreich sogar 12. Ja gut, Österreich. Hat jetzt nicht so viele Stars. Die müssen. Richtig. Ja. Ja, die haben ja auch keine eigenen Castingshows, sondern Deutschland ist ein Superstar, da machen ja auch dann die Schweiz und Österreich mit. Ja, die ist wahrscheinlich auch zu teuer da, ich weiß nicht, Salzburg zu tingeln oder so. Ja. Da jeden Dorf Rapper da zu suchen. Ich glaube, Österreich hat 1 Million Stadt, das ist Wien. Und ja. Ich meine, das sagt dann schon viel aus. Ja. Worüber sagt das was auch? Ja, darüber, dass einfach nicht viele Leute wohnen. Ach so. Es ist halt ein kleines Land, da kannst du so eine große Show nicht aufziehen. Ja, aber es gibt doch auch es gibt auch in Tunesien. Ja, Tunesien, den Star von da kenne ich jetzt aber auch nicht zum Beispiel. Ja. Slowakei. Ja. Puerto Rico. Mm. Interessant. Ich mache gerade Live-Recherche. Sehr gut. Ach, guck mal, und die ganzen südamerikanischen Länder haben auch alle nur eine Show gehabt. Und zwar Latin American Idol. Also nicht jedes Land eins, genau, die hat eine gemeinsame. Ja, schön. Die. Sieht man mal. Schön. Wer hat dann gewonnen? Das wird ja auch ständig wiederholt, aber da gibt es keine. Das läuft immer so weiter. Latin American Idol, das will ich jetzt. Irgendeiner aus Peru. Ja, natürlich. Die spielen Panflöte. Ja, Brasilien wird ja nicht gewinnen, oder? Die werden sich doch alle gegen die verbünden. Worüber wollen wir denn noch reden? Gibt's noch irgendwas? Bingo. Was ist das denn? Erklär es uns mal. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, es sind mit den Atzen und es ist sehr, sehr schlecht gelaufen für RTL 2. Sogar für ihr Verhältnisse miserabel. Was ist das denn? Was ist das für eine Sendung? Ich glaube, was macht man ist das da? Eine Castingshow? Man spielt wohl Bingo irgendwie. Ah ja. Keiner weiß genau wie und das ist wohl auch nicht wirklich gut. Naja, wie man Bingo spielt, kann ja nicht so schwer sein, oder? Anscheinend doch, weil keiner wollte sehen. Vielleicht, weil der Unterhaltungswert von Bingo nicht so hoch ist. Ja, aber die Atzen waren doch dabei. Die sind ja immer vor allen Dingen Unterhaltungswert kannst du nicht mitkommen. Ich meine, sonst würde sowas wie Deal or No Deal, die Show der Glücksspirale mit Guido Kanz auch nicht so lange die ist toll. Da ja, wählen weil, Leute Koffer. Ja, aber das ist schon spannend. Und da ruft ein Notar an. Der sagt immer den Zwischenwert. Ich finde das voll gut. Das ist echt... Oh Gott. Wenn der ein guter Moderator wäre, dann könnte das bestimmt gut funktionieren. Bei Stefan Raab wird das super laufen. Nee, wenn da noch andere Show-Elemente drin wären und so weiter, finde ich so, man sucht sich was aus und dann muss man entscheiden, ob man jetzt weitermacht. Das ist ja so Lotto-Spielen und so, man findet doch voll viele Leute voll spannend, oder? Ja, aber das ist irgendwie so, ich fand es immer ein bisschen langweilig. Natürlich. Oh, jetzt wird da ein Koffer und dann aber machen wir das auch so eine Show zum nebenbei gucken. Ja, klar. Nee, natürlich. Also generell diese ganzen Shows sind ja alle zum nebenbei gucken. Ja, du setzt dich nicht ernsthaft mittags hin und guckst, oh, jetzt gucke ich doch mal mitten im Leben. Wobei, ich frage mich immer... Nee, aber X-Diaries kann man schon mal so gucken. Das ist echt... das ist so extrem behindert. Da kann man zumindest lachen durch die behindert. Weil die Story ist schlecht, die Schauspieler nicht wirklich gut und das Setting ganz schön... Naja. Spielen alle mehr in Bottrop, ne? Nee, Mallorca. Nein, ja, ist immer in Mallorca. Aber ich weiß nicht, ich habe gehört, sind immer im Spanienurlaub oder so. Das ist nur eine oder was? Eine Familie oder so? Nee, das sind ja immer ganz neue, immer verschiedene Laienschauspieler und dann ist ja immer im Urlaub halt. Wird das gesagt, dass das Schauspieler sind oder steht das dann nur irgendwo vielleicht im Abspann mal kurz drin? Ja, wahrscheinlich. Die machen ja immer so einen auf Real. Also so von wegen. Kann sein, dass es immer welche aus dem Rheinland sind? Ja, weiß ich nicht. Das stimmt auch welche aus Berlin. Stimmt, aber das sind die einzigen Städte. ja, das, die Stadt Rheinland. Nein, ich meine jetzt irgendwie aus Bottrop. Ja, aber das habe ich auch mal, das gab es ja. Oder aus Berlin-Neukölln. Vor einer Woche, glaube ich, bei Panorama mit Anja Leschke oder Reschke oder so. Die hat irgendwie einen Tag lang, ist die ja Casterin von diesem Mitten im Leben hinterhergelaufen, wie die dann irgendwelche Leute angesprochen hat in Köln, auf der Hauptstraße in Köln, und die gesagt hat, also die dann eingeladen hat, mal in so einer Show mitzumachen. Einfach so, weil die halt so aussahen, als würden die. Na, so als wär sie dumm und würden für 50 Euro da hingehen. Ja, machen. Natürlich. Ja, RTL sitzt ja in Köln, vielleicht sagen die einfach, ja, ja, komm, wir schicken die Leute hier gerade mal vor die Tür, sucht mal wen. Ja, ja, so läuft das. Ne? Also ich nehme nicht an, dann setzen sich dann ein paar asozial hin und schreiben da irgendwas runter. Das müssen die dann sagen. Nee, ich nehme schon an, dass es so seriöse Drehbuchautoren sind, oder? Seriöse Drehbuchautoren? Ja, du musst vielleicht ist es so der Abfall, der bei so einem Brainstorming für irgendwas hängen bleibt. Ja, du musst dir ja auch überlegen, wer ist mein Publikum, was wollen die hören, ja? Ja, ich meine, zumindest schaffen sie es. Und mittags will man ja nicht, das richtet sich doch an, keine Ahnung, Schüler oder so, die nach Hause kommen und sich dann vor den Fernseher setzen bei den Hausaufgaben. Oder Arbeitslose, die halt nicht groß gestört werden wollen. Beim Arbeitslossein. Ja. Ja. Eine Bewerbung schreiben. Ja, ein Eurojob gibt's ja nicht mehr. Oder ach, kaum. Gott, das wird jetzt auch noch gestrichen. Ja. Ja, und dann gucken sie halt schön X-Diaries. Ja, dann kann man zumindest so weggucken und so nebenbei. Das ist generell auch alles nebenbei. Und ja, das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen das Kreuz von denen, weil das wird doch so überproduziert, dieses Samstagabend, so Germany's Next Topmodel wird so überproduziert, dass da jede kleine Konflikt so, als ob man da jetzt hingucken müsste, weil da jetzt gerade die Welt untergeht und oh, da streiten sich welche und das ist ganz schrecklich. Und die Bildzeitung Titel damit auf der ersten Seite. Ich glaube schon, weil wenn die Leute nur nebenbei gucken, dann gucken die halt auch nicht Werbung und dann können die natürlich auch nicht so viel Geld für die Werbung verlangen während der Sendung, oder? Ja, kann schon sein. Dass die jetzt versuchen, so mit völlig überzogenen Produzierweise die Aufmerksamkeit wieder auf sich zu richten. Was ich hier für ernste Themen anbringe und ihr das kommt hier mit Schicksal. Schrecklich. Ja, tut mir leid, dann schalt dein Gehirn aus. Ja. Absolut. Auf zu denken. Ja. Mhm. Was guckst du denn noch für asoziale Sendungen, Marcel? Ja. Da gibt es ja schon viel. Also Peter, raus aus den Schulden. Das ist Peter nicht Zwegert, asozial. Peter Zwegert, ja, der will den Menschen helfen. Ja. Das ist so ach was. Ach so, ja, der macht das ja auch ja nicht. Für seine Leute, Kinder. Die, weißt du, Leute, die haben 600.000 Euro Schulden, aber heben jede Quittung auf. Ja. Ja. Also die wissen, sie haben Probleme, aber sie haben Angst, sich denen zu stellen. Dann sammeln die es halt in Aldi-Tüten oder in irgendwelchen Schubladen. Mhm. Mein Gott. Ja. Und dann kommt er hin, rechnet zwei Tage durch, schreibt dann an die Wand. Nein, er schreibt immer auf seinen Board, an seinen Whiteboard. Ja, an seinen Flipchart. Ja, und schreibt dann da auf, ja, sie haben so und so viel Schulden. Die Wand? Sie soll ja die Wand schreiben. Nein, er hat immer, weil das Haus eh abgerissen wird. Nein, er hat Plakate, er hatte früher noch keine Flipchart und hat dann die Plakate an die Wand gehängt. Ja? Ja. Hat das geht nur von der Super-Nanny. Ja, ach, Gott, Verhaltensregeln. Nee, aber Peter Zweger, das ist doch ein guter Mann. Ich meine, der geht da hin, der hilft denen, RTL lässt seine Muskeln spielen und ist doch schön. Ja, das sind die Sendungen, wenn RTL nichts mehr einfällt. Ja, genau. Und dann sollen sich immer das Rauchen abgewöhnen und ja. Und der Hund muss weg und die Kinder müssen weg und also Sachen. Gibt es das gerade eigentlich? Oder gibt es das zur Zeit noch? Oder? Ich glaube, es ist Sommerpause. Nee, der ist Pause. Nee, wegen dem Aufschwung ist jetzt keiner mehr arm. Das ist so. Genau. Stimmt, wir sind ja alle reich und Jetzt läuft ja alles, deswegen. Ja. Brauchen wir Peter Zwegert nicht. Ja, aber Benzin wird ja teurer, deswegen sind wir alle wieder ärmer. Ja, aber das stört mich. Wegen Libyen wird Benzin teurer. Ja, merke ich. Wir sollten heute nicht über Politik oder sonst irgendwas reden. Das hat mich total, das war auch ein bisschen doof. Und zwar war ja diesen Samstag ja auch ein ganz anderes großes Thema, nämlich beim Fußball. Generell. Das wollte ich auch, das, ja, mach mal. Was die Eintracht-Fans. Naja. Das wollte ich zumindest ansprechen. Ach, ich dachte, du meinst jetzt den letzten Samstag. Also im Prinzip den. Ja, den vorletzten redest du ja jetzt. Ja. Oder wenn man den Podcast erst in 3 Jahren rauskramt aus iTunes. Ich meinte den Samstag, wo Frankfurt gegen Köln 2-0 verloren hat. Im Jahr 2011. Oh Gott. 11. Gott, das wollte ich gerade nicht sagen. Also das war zumindest das Thema, worüber ich noch irgendwie sprechen wollte, was auch ein viel tollerer Aufhänger gewesen wäre, irgendwie über solche Fußballsachen zu sprechen. Aber wir sind ein Medienpodcast und deswegen dürfen wir darüber nicht. Ja, aber doch, das ist eine Kamera kaputt gegangen. Weil ich mir nämlich im Vorfeld überlegt habe, ich habe mir ja beim Autofahren Gedanken gemacht über Castingshows. Und, das wirst du nicht machen, du sollst auf den Verkehr achten. Ich bin, kann ganz viel unter einen Kopf bringen. Jedenfalls DSDS, letztlich ist es ja eine Sache, wo am Ende kein, also Gewinner quasi rauskommt, wo Spannung aufgebaut wird und am Ende ist egal, wer gewonnen hat. Bisschen so. Mhm. Ist das beim Fußball nicht auch so? Das ist was anderes. Fußball ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ja, aber es wird die ganze Zeit so versucht, Spannung aufzubauen und du findest es selbst nur spannend, wenn du dich selbst dazu zählst. Ich habe mich... Natürlich. Aber das ist bei jeder Sportart so. Ja, das ist aber dann auch bei Deutschland sucht den Superstar. Ist Deutschland sucht den Superstar eine Sportart? Singen? Könnte doch. Ist doch so vom Prinzip her dasselbe wie irgendwie so eine Bundesliga-Sache. Ja. Nur, dass keiner ausgewählt wird bei der Bundesliga. Ist halt so wie eine WM. Naja, bei der Bundesliga ist vor allen Dingen halt die Mannschaften, gibt es halt schon seit über 100 Jahren immer. Ne? Und bei Deutschland wird es auch bald 100 Jahre lang geben. Na, aber da gibt es jedes Jahr ja neue Kandidaten. Kandidaten, ja. Genau. Und da kannst du ja nicht sagen, ich bin jetzt jedes Jahr für den. Es sei denn, du bist jedes Jahr, wie heißt der? Menderes. Menderes, genau. Ja. Für den kannst du jedes Jahr sein, weil jedes Jahr da ist. Aber dann willst du nicht für Verkramen. Das ist brotlose Kunst. Ja. Ich bin jedes Jahr für Bohlen, dass der noch ein Jahr weitermacht. Zumindest sind da deine Chancen am besten. Und bei Fußball ist es halt was anderes. Stimmt, das habe ich nicht bedacht, dass man da ja einer Mannschaft immer die Daumen hält. Aber du kannst dir doch, ist doch egal, so ein Sänger kannst du doch relativ schnell eine Meinung zu bilden und den entscheiden, weil da hast du ja wenigstens einen Grund, eine Meinung zu haben und suchst nicht einfach den besten Verein aus, der das meiste Geld hat. Habe ich nie getan. Nein. Warum bist du denn Bayern-Fan? Und warum verlieren wir jetzt gerade alle Subscribers? Bayern-Fan bin ich geworden, weil mein Vater Bayern-Fan ist und das angeboren ist. Es gibt drei Sachen, die du dir in der Welt nicht ausruhen kannst. Deine Eltern, dein Namen und dein Fußballverein. Nee, das ist aber echt so. Das ist doch wirklich so. Ja, also wenn du das jetzt, sag's mal, Schalke-Fan geworden wärst, so von wegen, oh, die finde ich super, dann wird's eigentlich enterbt. Mhm. Also so würd ich's machen. Mein Vater wahrscheinlich auch bei mir. Ja, natürlich. Mit Recht. Ja, Chef ist gerade bei Schalke. Ja, das ist schon was ganz, ganz Trauriges, wenn man Schalke-Fan ist. Mhm. Soll schon nicht sein. Ja, aber Eintracht-Fan ist zurzeit auch nicht das lockerste Leben. Ist kein Spaß, aber in der zweiten Liga ist auch schön. Jetzt habe ich gerade angefangen, mich Fußball, weil, Mann. Ja, kannst ja Bayern-Fan werden. Die Nein. spielen immer da oben mit. Ich kann mir das nicht Manchmal aussuchen. Werden sie sogar Meister. Vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht kann man sich auch nicht aussuchen. Knapp die Hälfte von allen Bundesligen bisher. 47. Saison, 22 Mal Meister. Mhm. So, und bevor wir jetzt komplett abdriften, haben wir noch was zu sagen, was irgendwas mit Fernsehen zu tun hat? Fußball kommt auch im Fernsehen. Ja. Ja. Ihr würdet also sagen, Fußball ist Hartz IV TV. Nö. Würde ich nicht sagen, wieso? Weil das Thema war, oder? Ach, deswegen. Weil ich weiß nicht, wir reden gerade in einem Podcast über... Ach, egal. Nee, weil ich kam einfach nur auf dem Fußball, weil ich gerne darüber gesprochen hätte, aber weil wir ja ein Medienpodcast sind, können wir das ja nicht tun. Richtig, deswegen reden wir da auch nicht drüber. Genau. Ja, gut, dass reden wir weiter über Lena. Gut, dass wir das rausgelassen Die haben. Die hat ja gestern gewonnen. Nee, sie ist Fünfter geworden, oder Siebter, Neunter. Ja, weil jetzt sie hat mitgemacht. Wir sollten die Leistung gar nicht so überwerten. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir den Podcast sonntags um 0 Uhr online stellen und um 0 Uhr der Eurovision Song Contest wahrscheinlich noch läuft? Hart ist gut. Wir überlegen gerade, wer hat denn am besten gesungen? Wen fandet ihr gerade am besten? Wer soll gewinnen? Wer auch immer aus England da mitmacht. Moment, meinst du, das ist gerade live? Meinst du, wir nehmen gerade live auf und direkt nach der Aufnahme? Ich muss die Impression, es geht um Kopfkino beim Podcast. Mhm. Die Leute müssen sich jetzt vorstellen, dass wir gerade live da sitzen, während sie es hören, obwohl sie garantiert auch nicht live runterladen. Das ist ja auch ein bisschen. Das wäre komisch. Das wäre voll cool. Stell dir vor. Ja, so, oh, geil, der neue Podcast. Ja. Also ich muss jetzt machen, das ist klar. Auf jeden Natürlich, Fall. Es ist ja auch eine Zeit, wo man, Sonntags, wo man einfach da ist. Sonntags wo man um 0 Uhr sitzt. Sonntags um 0 Uhr, wenn Schlag den Raab läuft, guckt man das. Kann man auch nebenbei auch nochmal hier Podcast aktualisieren. Zack, da haben wir ja die neue einschalten, abschalten. Ja. Dann höre ich sie doch gleich. Wobei, wenn man betrunken irgendwie nach Hause läuft, kann man gut Podcasts hören. Zum Beispiel auch HR2 Kultur der Tag. Man merkt sich halt nichts mehr. Doch, ich bin einfach voll lange nach Hause gelaufen. Hatte was im Tee. Und da habe ich, weiß da noch was? Ich weiß es nicht mehr, verdammt, das ist schon lange her. Aber ich weiß natürlich, ich habe mir da irgendwas gemerkt. Mindestens eine Woche. War voll spannend. Mindestens 5 Bier. Das war voll spannend. Das war ich noch, wie ich da gelaufen bin, doch. Also ich glaube, da kommt aber alles spannend vor, wenn du erstmal genug getrunken hast. Nichts gegen HR2 Kultur der Tag. Na gut. Mhm. Der zweitbeste Podcast nach Einschalten, Abschalten. Was wir mit unserem Budget hier leisten, ja, das sollen die erstmal nachmachen. Du spendest, ach, du musst noch deine Gebühr zahlen. Ja, Teilnahme. Ich weiß. Genau, deine Teilnahme. 150 Euro haben wir jetzt, glaube ich, ausgemacht, oder? Ich lasse mich hier jetzt erstmal nicht festnageln von meinem Publikum. Doch, ihr stimmt ab. Und zwar könnt ihr das bei Twitter. Genau. Was? Überleitung, warte mal. Super Überleitung, ja. Mach weiter. Ihr könnt uns nämlich bei Twitter folgen, und zwar unter dem Namen ein-abschalten. Einschalten, abschalten war zu lang, deswegen ein-abschalten. Dann noch ein Ad davor, dann hat man uns, ne? Also Ad, wegen halt, weil bei Twitter jemand mit Ad anfängt. Momentan haben wir da halt noch keine Follower, was halt nichts Besonderes. Was auch unter anderem daran liegt, dass wir noch keinen Tweet getweetet haben, genau. Getwittert haben. Ja, aber das würden wir dann anfangen, wenn uns da jemand followt, und dann würdet ihr auch immer erfahren, was so in den nächsten Sendungen. Schon traurig, oder? Naja, ganz ehrlich, das ist normal. Ich meine, wir sind jetzt bei der dritten. Ja, uns kennt ja noch keiner. Wir sind bei der dritten Folge, das ist schon okay. Erstmal los twitchen, und dann kommen die Leute von alleine. Genau. Und dann ja, und dann würden wir da auch da schöne Sachen schreiben und. Was würdest du denn da zum Beispiel schreiben? Naja, worum es zum Beispiel in den nächsten Folgen geht, was natürlich auch am Ende von jeder Folge hört, aber halt noch tiefer gehender. Ihr könntet uns da Fragen stellen, was ich persönlich ganz interessant finde, halt Hörerfragen quasi. Ja, was soll man denn für Fragen an uns haben? Naja, keine Ahnung, wenn irgendjemand was aus einer Folge halt nicht klar wurde, dass man halt da nochmal nachfragt. Und wer schickt denn schon Fragen an andere Podcasts? Also ich meine, bitte. Das ist ja wie, als ob ich das schon mal gemacht hätte. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an die Fanboys Martin Wittenauer und Dominik Wagner für ihren Podcast. Da habe ich eine Hörerfrage hingeschickt. Oh Gott. Und unseren Podcast dabei erwähnt. Und ja. Ich glaube, jetzt brauchst du dich auch nicht mehr zu bedanken, hört keiner zu, ich, oder? Ich glaube, da sind noch ein paar, die deswegen hier eingeschaltet haben. Vermutlich jetzt wieder abschalten werden. Aber das ist ja auch der Name des Podcasts. Ihr seid voll im genau, Programm. Aber unsere nächste Folge und die danach wird sogar noch viel besser. Ja, man muss dazu sagen, dass wir alle von diesem Thema nicht so richtig viel Ahnung hatten und uns auch kurz vorher überlegt hatten, dass wir das eigentlich gar nicht machen wollen, aber hey. Ja, wir haben es halt dann doch gemacht. Aber garantiert, die nächste und die übernächste Folge wird auf jeden Fall besser. Wir haben auch schon die Themen. Aber wir sagen nur das nächste Folge, damit die Spannung gewahrt genau, bleibt. Genau, wir sagen nur das, was in der nächsten Folge drankommt. Das hört ihr auch noch gleich im Abspann. Aber in der übernächsten Folge kann ich schon mal sagen, wird Marcel Hesser wieder dabei sein. Ach ja, das freut mich. Ja, das ist dann quasi. Wusstest du ja noch gar nicht. Das ist ja dann in 4 Wochen, also in 2 Wochen erstmal die nächste Folge. Du hast es geschafft. Da du bist hört ihr gleich, worum es geht. Und dann in 4 Wochen dann die übernächste Folge. Eine Rose. Die fünfte Folge. Ich rede gerade und ihr redet die ganze Zeit miteinander. Das ist wirklich unhöflich. Ja, das kann man wahrscheinlich auch nicht mehr rausschneiden. Ja, ja, aber schon. Hey, unsere Hörer kriegen das auseinandergefriemelt. Genau. Ja, im Kopf. Die fünfte Folge wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube, da müssen wir uns auch alle leiser drehen, weil es sehr laut sein wird an dem Tag. Aber was? Mehr möchte ich auch nicht sagen. Also es wird in der Diskussion sehr laut werden. Ach so. Ja. Aber mehr möchte ich dazu nicht sagen, das könnt ihr ja dann hören. Ja. Es hat nichts mit Deutschland so den Superstar zu tun, auch wenn man ja sehr viel diskutieren kann. Ja, genau. Aber das ein lassen wir mal. Heißes Eisen. Und das wollen wir jetzt abkühlen lassen. Oh Gott. Jo. ja, aber im Grunde war es das auch schon von der heutigen Folge. Ja. Ich bin Leo Braun und ich danke dem Marcel Hesse, dass er heute da war. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr gerne. Du musst jetzt auch sagen, wer du warst, wer du bist. Ich bin Marcel Hesse. Ja, ich bin Andreas Peter. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Abend oder Tag oder wann auch immer ihr das hört. Macht's gut, bis nächstes Mal. Tschüss, und als Ableitung wieder von Numa 3 6 leichte Kehrtwenden. Genau, und da im Hintergrund der Teaser für die nächste Folge. Im Vordergrund, die Musik ist. Vordergrund, genau. Richtig. Macht's mal gut. Ciao. Captain Jack Sparrow ist zurück. In seinem mittlerweile 4. Abenteuer sucht er nach den Quellen des ewigen Lebens. Ob Fluch der Karibik auch ohne Keira Knightley und Orlando Bloom funktioniert und was es generell über die Reihe von Jerry Bruckheimer zu wissen gibt, erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe von Einschalten, Abschalten.